aus, weil ich der Denk an die Band, Thomas, denk an die Band. Die Floristen überlisten Bitches auf den Pisten, hauen rein die Bassisten, denn die Lines, die wir kicken, die wir spitten, sind da, um mit dem Kopf zu nicken, um Mädel klar zu machen, um sie dann mit nach Haus zu bitten. Partytime, Gläse hoch, Papers raus, auch das Dope. Live on Stage, der beste Dreierpack, rock die Show. Mr. F-O-L-O-W, RIP das M-I-C, Hip-Hop's gute Fee, rechts das Mic und links am Dübel drehen. Scheiß doch, was die Wacks sagen, hört drauf, was die Macs sagen. Die Intuschunds im Backs haben doch trotzdem freshe Textpassage. Messer, Stecher, Stresser, Spasten sind die an der falschen Stelle. Party ohne Ende, wir jumpen herum wie Gummibälle, die auf Speed sind. Weil so tight und unglaublich deep klingt, Flow-Risten-Shit. Schwiegermutters Liebling, ein Jackie-Coke, ein Päckchen Dope, ein guten Flow, ich rock das Haus. Flow-Risten bitten dir aus Rap ein Blumenstrauß. Ey Leute, check das, die Floristen geben jetzt Gas. Boah, wir Samen streuen, da wächst was, das saugt mit allen Extras. Fick auf deine Rap-Stars. Verzieht euch, macht den Chefsplatz, check das, die Floristen geben jetzt Gas. Boah, wir Samen streuen, da wächst was, das saugt mit allen Extras. Fick auf deine Rap-Stars. Verzieht euch, macht den Chefsplatz. Check die Floristen, Alter, dieser Shit ist einfach zugerissen. Wenn die drei Überrapper eure Krabbelgruppe fissen, ist doch klar, wer der Chef im Haus ist oder etwa nicht. Follow Baudi und Dosea ficken dich und deine Bitch. Ja, sehr interessant, was sie uns zu erzählen hat. Doch schwer verständlich, weil's bei euch nicht so sehr mit dem Rappen klappt. Ich bin der Türsteher-Rapper, du kommst hier nicht rein. Du bist ein sehr wacker Rapper und dein Schwanz ist killzig klein. Und die Floristen, unberechenbar wie Algorithmen, stark Jubel von Groupies, die sich reihenweise bücken. Ayo, 1, 2, Mikrofon, check, jetzt geht es los. Die Menge tobt, holt den Alk und hebt die Gläser hoch. Es ist unglaublich, unser Shit macht süchtiger als Rauschgift. Deshalb tönt in deiner Stadt, wenn wir am Start sind, ständig blaulich. Kurze Pause, dann weiter feiern, diese Nacht wird geil. Denn dieses Streamteam rockt die Party im Randale, Dale-Style. Ey Leute, check das, die Floristen geben jetzt Gas. Wo wir Samen streuen, da wächst was, das haut mit allen Extras. Fick auf deine Rap-Stars. Verzieht euch, macht den Chefsplatz, check das, die Floristen geben jetzt Gas. Wo wir Samen streuen, da wächst was, das haut mit allen Extras. Fick auf deine Rap-Stars. Verzieht euch, macht den Chefsplatz. Ja, Baudi, mein Name, habt ihr schon richtig erkannt. Der mit der Alkoholfahne und dem Spliff in der Hand. Zusammen mit Hosea und Follow hab ich einen fetten Track gepflanzt, der straight nach oben schießt wie eine Startschuss-Gun. Die Floristen sind am Mic, nur ein keinen echten Rap zu präsentieren. Ich sag das hier ganz ungeniert, wir sind einfach die Besten. Hier unser Level so high, wir kiffern nach einem Kilo Killer-Dope. Einfach Floristen-Style, das sind die Typen mit dem Killer-Flow. Und die deine Alte denkt, wenn sie gerade mit dir pennt, doch bist du dann am Abspritzen. Scheiße so laut, sie kann Floristen. Diese Typen sind gerissen und du bist einfach nur ein Opfer. Und eins solltest du wissen, du bist hier nicht bei Popstars. Also Schluss mit deinem Rumgetue, sonst krieg ich dich in die Truhe. 6 Fuß unter die Erde, dann hab ich endlich meine Ruhe. Denn ich kann es nicht mehr hören, dass alle meinen, sie seien die Dicksten. Es gibt nur eine Crew, die wirklich rockt und das sind die Floristen. Ey Leute, check das, die Floristen geben jetzt Gas. Wo wir Samen streuen, da wächst was, das saugt mit allen Extras. Fick auf deine Rapstars. Verzieht euch, macht den Chefsplatz, check das, die Floristen geben jetzt Gas. Wo wir Samen streuen, da wächst was, das saugt mit allen Extras. Fick auf deine Rapstars. Verzieht euch, macht den Chefsplatz. Yeah.